Ja, aber erst esse ich noch meine Suppe. Felicio kniete vor dem Feuer und als er nach dem Topf griff, platzte eine pelzige, krallige Hand aus der Glut und packte ihn am Unterarm, versuchte ihn ins Feuer zu ziehen. Felicio wehrte sich mit Händen und Füßen. Was sagst du jetzt? Hier ist ein Saunabetreiber aus der Kellerwohnung. Dann konnte Felicio seinen Arm befreien. Doch da, wo er gepackt worden war, befand sich kein Fleisch mehr. Der Unterarm war ein Skelett. Felicio, du wolltest doch mit dem Feuer spielen. Felicio rutschte weg vom Feuer. Dann tauchte die Kralle erneut auf. Du wolltest es doch haben. Sie griff eine Handvoll Glut und warf diese ins Kästchen. Feuer, Feuer, Felicio, Hilfe! Felicio! Felicio stürzte in den Wagen und kickte die Glut mit den Stiefeln nach draußen. Autsch, aua, aua, autsch, eis, au, au. Jetzt packte er die Salzdose und lief zum Feuer, wo die Hand bedrohlich gestikulierte. Liebe im Leben ist wie das Salz in der Suppe, sprach er und warf eine Handvoll Salz ins Feuer. Es erlosch. Eins zu null für dich, Felicio. Aber ich kriege dich. Wir sind raus. Felicio, oh wei, oh wei, oh wei. Klappe! Was ist da los? Verdammter Mist, lasst mich raus! Jetzt haben wir den Salat und das Dressing ist auch Müll. Ruhe! Felicios Arm verwandelte sich wieder in Normalzustand. Dann streute er einen Salzkreis um das Kästchen. So, das schützt vor dem Bösen. Das du gerufen hast. Oh Mann, ich hätte ihm gehört, als über den Schädel gezogen. In der Nähe des Kästchens war ein Schrotthaufen. Hier sammelte Felicio ausgediente Gerätschaften für seinen Freund, der Huberschmied, der daraus lustige Figuren zusammenschweißte. Ein kleines Stück Glut, welches Felicio aus dem Wagen schoss, landete in diesem Haufen. Es glühte auf, dann glühte das Metall und dann